Kapitel 4. Kein Mensch ist auf der Straße. Vom Park her kommt kühle Luft. Eine Katze miaut. In dem Garten ist es jetzt so dunkel, dass Max und Jannik das alte Haus vom Gehweg aus fast nicht sehen können. Ich verstehe dich nicht, sagt Jannik. Deine Eltern sind auf einem Fest und kommen erst spät nachts zurück. Meine Eltern sind bei Freunden und haben erlaubt, dass ich heute bei dir übernachte. Wir haben 2 Packungen Chips, 3 Liter Cola und ein paar tolle DVDs. Also, was machen wir hier? Max antwortet nicht auf Janniks Frage. Hast du die Taschenlampe? Sagt er. Ich habe sogar neue Batterien reingetan, antwortet Jannik. Okay, gib her. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, sagt Jannik. Was wollen wir hier? Ganz einfach, sagt Max leise. Wir steigen jetzt beide über die Gartentür. Du bleibst hier vorn im Garten und passt auf, dass niemand kommt. Ich gehe ins Haus und sehe es mir ganz kurz von innen an. Und dann? Dann gehen wir nach Hause und machen uns einen schönen, ruhigen Filmabend. Und wie willst du reinkommen ohne Hausschlüssel? Durch die Tür. Vielleicht ist sie ja offen. Und wenn nicht? Dann durchs Fenster. Die Fenster sind fast alle kaputt. Mach dir keine Sorgen, ich schaffe das schon. Okay, sagt Jannik, bringen wir die Sache hinter uns. Max und Jannik steigen über die Gartentür. Hey, halt! Ruft eine Männerstimme. Was macht ihr denn da? Die beiden Jungs bleiben stehen. Vom Park her kommt jemand über die Straße. Sie können ihn aber noch nicht richtig erkennen. Was jetzt? Fragt Max leise. Keine Ahnung, antwortet Jannik. Ich glaube, es ist ein Polizist. Lass mich mit ihm reden, sagt Max. Noch ein paar schnelle Schritte und ein großer Mann in Polizeiuniform ist bei ihnen. Was macht ihr in dem Garten? Fragt er streng. Nichts, sagt Max. Wir suchen nur unseren Fußball. Um diese Zeit? Er sieht die Jungen genau an. Wie alt seid ihr eigentlich? 13, sagt Jannik. Fast 13, sagt Max. Und eure Eltern? Wissen die, wo ihr seid? Max sieht auf seine Uhr. Was? Schon nach 10 Uhr? Oh je, das gibt Stress! Na, dann aber los jetzt, sagt der Polizist etwas freundlicher. Er hilft Max und Jannik über die Gartentür. Ab nach Hause, ihr zwei! Er wartet, bis die Jungs weg sind. Dann geht er auch weiter. 2 Minuten später steigen Max und Jannik wieder über die Gartentür. Ich verstehe dich nicht, schimpft Jannik. Sonst machst du dir dauernd in die Hose und jetzt? Halt die Klappe, antwortet Max. Ist dir vielleicht egal, was mit den armen Elefanten passiert? Nein, aber... Na also, sagt Max. Ich möchte nur eins wissen. Gibt's in dem Haus noch mehr Sachen aus Elfenbein oder nicht? Bleib jetzt bitte hier und halt deine Augen und Ohren offen. Ich bin gleich wieder zurück. Vorsichtig geht er zu dem Haus. Zuerst versucht er es an der Tür. Sie ist leider zu. Dann durchs Fenster, sagt er leise zu sich. Doch hinter der kaputten Glasscheibe findet er ein starkes Gitter aus Metall. Nanu, denkt er. Warum denn innen und nicht außen? Auch hinter dem nächsten Fenster ist ein Gitter. Max geht weiter um das ganze Haus. Alle Fenster sind von innen vergittert. Er macht die Taschenlampe an und sieht in die Räume hinein. Sie sind nicht aufgeräumt, überall liegt Müll herum. Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer mit einem Schrank, einem Tisch und 4 Stühlen und ein Schlafzimmer mit 2 Betten. Warum diese Metallgitter? Denkt er. In diesem Moment fühlt er eine Hand auf seinem Arm. Er macht "Ah!", aber sofort hält ihm eine zweite Hand den Mund zu. Psst, hört er Yannick sagen. Max' Herz klopft ganz schnell. Bist du verrückt? Fragt Max. Was ist denn los? Leise, da kommt jemand.